Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Und wir haben heute die Laini hier, die für den BUFU-Vorsitz kandidiert. Und ich würde sie jetzt bitten, mal ein bisschen von sich zu erzählen, dass wir mal ein paar Kerndaten haben. Ja, hallo, herzlich willkommen auch und danke für die Einladung. Zu mir, ich komme aus Berlin, bin seit Sommer 2011 bei den Piraten, habe zwar schon 2009 gewählt und auch in meinem Bekanntenkreis Werbung gemacht, aber konnte mich da noch nicht entscheiden einzutreten. Das ist dann 2011 im Sommer passiert und habe dann gleich bin eingestiegen mit in den Straßenwahlkampf in Reinickendorf und bin dann auch in den Pressesquad gegangen. Seit 2011 halt Pressesquad Berlin. War dann nach einem halben Jahr auf dem Landesparteitag, also Mitgliederversammlung in Berlin, habe ich mich zur stellvertretenden Vorsitzenden, habe ich kandidiert und bin dann auch gewählt worden, war dann also im Vorstand im LV Berlin. Nach 3 Monaten ist dann unser Vorsitzender zurückgetreten und so habe ich dann den Vorsitz im Vorstand für ihn vertretend übernommen. Es gab dann eine Neuwahl im September, so lange habe ich das dann gemacht und bin dann aber nicht wieder angetreten. Und habe dann jetzt viel Wahlkampf gemacht. Ich war die persönliche Stütze, Assistentin, wie auch immer man das nennen will, von Tikachu. Cornelia Otto, das ist unsere Listenkandidatin Platz 1 in Berlin gewesen für die Bundestagswahl und habe da eben ganz viel auch eben Pressearbeit jetzt gar nicht mal so im Pressesquad, sondern für sie persönlich gemacht und auch für Anke Domscheit-Berg, sie habe ich mit unterstützt und ja, viele Wahlkampfaktionen gemacht. Ja, das kann ich übrigens nur unterstützen, das hat sie wirklich super gemacht. Ja, haben wir irgendwie Schwierigkeiten hier. Okay. Was gibt's noch zu sagen? Genau, also ich hatte dann lange drüber nachgedacht, Kandidatur, ja oder nein. Und es war, also seit das anstand, wöchentlich habe ich hin und her gewogen, habe mich dann wieder nicht dazu entscheiden können. Und dann war irgendwie der Tag, an dem ich dachte, ja, die Liste sieht so arm aus, nach meinem Empfinden, dass ich da jetzt mich einfach eintrage und ihr habt es ja vielleicht gelesen. Ich habe das auch bewusst so kurz gehalten. Ich habe eine Kandidatur erstmal so ich kandidiere, aber sobald ich sehe, dass da Kandidaten sind, von denen ich denke, das können die viel besser, das ist viel, die finde ich toll, ziehe ich auch wieder zurück, weil ich auch weiß, was für eine Belastung das ist und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die finanzielle Belastung nicht außer Betracht gelassen werden kann. Ich habe in der Zeit meiner Vorstandsarbeit und auch in der Zeit des Wahlkampfes mich sehr auf die Piratenpartei konzentriert, auf die Arbeit, wahnsinnig viel Zeit reingesetzt, was ich auch sehr gerne mache und dadurch ist meine Erwerbsarbeit aber doch ziemlich zurückgegangen. Ich bin freiberuflich tätig und ja, ich habe eigentlich dann fast hauptberuflich sozusagen Piratensachen gemacht und ich weiß, dass das dann nicht anders wird. Ja, also gerade mit dem BUFO-Vorsitz bin ich dann voll gefordert, was ich als Person und mit meinem Engagement auch kann und auch mache, aber ich es war halt eben die Abwägung, kann ich noch mal ein Jahr, ja, oder sagen wir maximal 400 Tage ist es ja sogar, schlechtestenfalls, das durchhalten, eben diese Doppelbelastung zu haben und wie schaffe ich das, mein Einkommen für meine kleine Familie so zu sichern, dass ich das eben hinkriege. Ja, also wenn jemand kandidiert, bei dem ich ein richtig gutes Gefühl habe, zum Beispiel Aphelia, fände ich super, Kata finde ich auch super, dann ziehe ich auch wieder zurück, weil ich mich dann auf meine, auf meinen Lebens oder Einkommen auf mein Einkommen mehr konzentrieren könnte. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich auch bereit, das nochmal ein Jahr anders zu regeln. Ich weiß, dass ich das schaffe, aber es ist natürlich schon auch eine Belastung. Gut, dann rufe ich mal auf zu Wortmeldungen ins Pad. Zossi macht das sehr gut. Da steht bloß momentan noch niemand drin. Genau, jeder kann sich reinschreiben. Ich freue mich. Gut, dann fange ich mit der ersten Frage an. Warum willst du Vorstand werden? Was kannst du da machen, was du als Basispirat nicht machen kannst? Hast du das, soweit es machbar war, als Basispirat schon gemacht oder nimmst du dir ein neues Projekt vor? Ja, der BUFO-Vorsitz ist natürlich ein neues Projekt. Ich bin aber dadurch, dass ich Vorstandsarbeit in Berlin gemacht habe, natürlich schon auch mit diesen Aufgaben in vielleicht einem anderen Rahmen, aber in der ähnlichen Richtung schon beschäftigt gewesen. Ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass oder meine Art ist es, nicht nur die Dinge zu tun, von denen ich ganz sicher weiß, dass ich sie kann, sondern ich wage auch immer ein Stück den Sprung ins kalte Wasser. Und das ist in diesem Fall auch so. Was die Arbeit ist, die dort zu tun ist, ist für mich erstmal auch Repräsentation der Partei nach außen. Das denke ich, kann ich, oder ich habe auch erfahren, dass ich das, wenn ich es gemacht habe, so gemacht habe, dass andere das gut fanden, gelungen fanden und ich mich auch damit wohlfühlte. Insofern, ja, bin ich bereit und freue mich auf solche Herausforderungen. Bin auch der Ansicht, dass ich die bewältigen kann. Und was ich noch nicht kann, das lerne ich schnell. Okay, ich rufe weiter auf Wortmeldung im Pad anzukündigen. Wäre schön. Gut, nächste Frage. Du konzentrierst dich bisher sehr auf Berlin. Wie willst du die anderen Bundesländer einbeziehen? Ja, indem ich natürlich networke, indem ich mit Leuten Kontakt habe, vor Ort bin. Ich bin ja von meiner Arbeit gar nicht unbedingt nur auf Berlin beschränkt. Ich habe auch viel mit anderen Landesverbänden zu tun. Das würde ich natürlich weiter ausbauen, logischerweise. Ich habe mich zum Beispiel im Wahlkampf mit Nordrhein-Westfalen, in Nordrhein-Westfalen engagiert oder Schleswig-Holstein. Ich bin auch in Bayern, in Sachsen aktiv. Sicherlich noch nicht alle Bundesländer, aber ja, das ist dann eben eine Aufgabe, dort vor Ort zu sein, die Menschen noch näher kennenzulernen und natürlich auch über Projekte. Also ich denke, es geht ja nicht nur darum, dass ich rausgehe, sondern natürlich würden dann auch Kontakte oder Anfragen, Projekte, was auch immer, zu mir kommen. Und da halte ich es für wichtig, ja, zu koordinieren oder ne, das, was wichtig ist, so sehe ich die Aufgabe eines Vorstandes, das, was gewünscht ist, was die Menschen tun wollen, die aktiven Piraten, soweit es Sinn macht und die meisten Dinge machen Sinn, die allermeisten zu unterstützen und zur Realisation zu verhelfen. Gut, wir haben Wortmeldungen. Ich freue mich über Christoph, der eine Frage stellen möchte. Bitte. Ja, du hast ja jetzt sinngemäß gesagt, du kandidierst, weil noch niemand in der Liste drin war, den du für qualifiziert oder für geeignet dafür hältst. Jetzt male ich einfach mal ein böses Szenario. Du wirst zur Vorsitzenden gewählt und außer dir nur Pfeifen. Wie würdest du damit umgehen? Hast du Erfahrung darin, Teams zu bilden, auch mit Leuten, die du jetzt vielleicht selber als schwer empfindest? Ja, nimm dazu mal bitte Stellung. Ja, nur Pfeifen kann ja schon gar nicht, also kann ich mir schon gar nicht vorstellen, weil wir ja auch schon auch andere Kandidaten haben. Swanhild kandidiert wieder, beziehungsweise falls sie es nicht würde, haben wir ja auch den Stefan Bartels aus Schleswig-Holstein. Also es sind schon auch gute Leute da. Insofern nur einen Pfeifenvorstand kann ich mir sowieso nicht vorstellen bei uns Piraten. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass jetzt in den nächsten Wochen noch andere Kandidaturen dazukommen. Das hat sich ja in der Vergangenheit auch so gezeigt. Aber mal dein Szenario aufgenommen, es wäre so, ja, ich bin in der Lage und habe auch in der Vergangenheit oft also gerade bei der Arbeit, ja, wenn man in Projekten ist, da kann man sich ja seine Kollegen nicht aussuchen, mit denen man zusammenarbeitet. Und es gibt immer Leute, mit denen man sofort gut kann, und dann gibt es Menschen, die schwieriger sind oder wo man sich zusammenrappeln muss. Das ist mir bislang aber immer gut gelungen. Ich mag Menschen, ich mag auch Verschiedenheit von Menschen, ich kann mich auf Menschen einstellen. Ich mag sicherlich nicht jede Einstellung und schon auch nicht jede Handlung, das äußere ich dann auch, aber auf eine Weise, die den Respekt den Menschen gegenüber, die das ja auch nur tun, weil sie der Ansicht sind, dass es richtig ist, was sie da tun, und dass es gut ist, dass sie das tun, den im Hinterkopf zu haben. Und das kann ich anerkennen. Und auf sachlicher Ebene sich zu besprechen, zu diskutieren, Kompromisse zu finden, dazu bin ich in der Lage. Das habe ich gelernt, das liegt auch in meinem Wesen. Danke. Dann der Krullemuck, bitte. Hallo. Also du hast ja gesagt, dass du das gründlich überlegt hast, aber du hast es auch sehr, also irgendwie komisch ausgedrückt, von wegen kleine Familie. Jetzt frage ich mich halt schon, hast du 5 Kinder und 3 Männer und so weiter? Nein, nein, ich habe einen Sohn. Das ist doch schon eine kleine Familie. Also ich bin jetzt nicht als Person ganz allein, sondern ich habe schon jemanden, für den ich sorge. Der ist zwar schon 17, aber ja, ist noch in der Schule, und ich sehe mich, und das mache ich auch gerne, noch in der Situation, für ihn zu sorgen. Und ja. Gut, dann Treeman bitte. Danke. Ja, meine Frage ist einfach. Wir haben nächstes Jahr 3 Landtagswahlen und du hast erzählt, dass du hier auch in Brandenburg mit Anke schon Wahlkampf gemacht hast. Und ich wollte einfach mal wissen, wie du die Landesverbände kennst und wie du halt die Landtagswahlen supporten willst in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Da habe ich natürlich jetzt kein fertiges Konzept, sondern ich denke, da sind Ideen in den Landesverbänden. Ich bin mit vielen Leuten in Kontakt aus den verschiedenen Landesverbänden, die Ideen dazu haben, wie es in ihrem Landesverband gut wäre, richtig wäre. Viele sind da jetzt noch gar nicht aufgestellt, wissen es selber noch nicht so richtig. Und da denke ich, ist es einfach wichtig, das, was aus den Landesverbänden kommt, als Wunsch, als Vorstellung, so zu unterstützen, dass es auch fruchtbar ist und was werden kann. Also das Ziel von uns allen, denke ich, oder mein Ziel ist in jedem Falle, uns bundesweit zu stärken, jeden Landesverband auf seine Weise mit dem, was in den Landesverbänden sinnvoll ist. Und da ist es sicherlich auch regional unterschiedlich, was die einzelnen Landesverbände für sich brauchen und wollen. Und ja, also ich erwarte dann sozusagen, dass die Wünsche dort zusammengetragen werden und dann einfach koordiniert werden können im Bundesvorstand. Und da bin ich ja nicht jetzt als Person die irgendwas sagt, sondern dann kommen Anträge, Vorstellungen, und das eben so weit es irgend möglich ist zu realisieren. Darin sehe ich meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, ja, als Gruppe gesamt, als Vorstand. Und auch sicherlich Präsenz. Also das finde ich immer total wichtig, Präsenz zu zeigen und den Support eben nicht nur verbal irgendwie zu äußern, sondern eben auch dort vor Ort zu sein, wenn wichtige Termine sind, dahin zu kommen. Und es ist ja wirklich so, also ich komme aus der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, und es ist nun mal so, dass die Presse, so erlebe ich das jedenfalls, sehr fokussiert ist auf bestimmte Rollen in der Partei. Also es werden bestimmte Leute selten gefragt, obwohl sie sehr viel zu sagen haben und auch gehört werden sollten. Und andere Positionen werden einfach ständig angefragt. Also da kann Katar ja auch ein Lied von singen, ja, die überall eingeladen wird, und dann wollen die Redaktionen aber auch keinen Ersatz, wenn sie sagt, das ist ja eigentlich jetzt ein bisschen viel, das ist schon der vierte Termin die Woche, ob man nicht jemand anders schicken kann. Also ich arbeite auch eng mit Anita, also der Bundespresse, zusammen und habe das eben einfach so verfolgt. Dann will die Presse eben bestimmte Köpfe da sehen. Und ja, das ist, was ich auch eingangs gesagt hatte, glaube ich, auch einfach die Hauptarbeit dieser bestimmten Position, Vorsitzender nämlich, und auch Poll-GEF, zu repräsentieren und dann da zu sein und uns als Partei gut zu repräsentieren und zu überzeugen. Gut, dann wäre der nächste Christoph. Ja, ich schon wieder. Wir haben ja alle so unsere Gründe, warum wir uns politisch engagieren oder warum wir Piraten worden sind. Mich würde jetzt mal interessieren, was ist so dein Steckenpferd, dein Hauptthema? Ich bin für direkte Demokratie. Das ist mir ist es extrem wichtig, die Prozesse in der Politik so zu verändern, also auch durchgehend weiterhin zu verändern, wie wir das eben auch schon im vorletzten Jahr angekündigt haben. Und da sehe ich für uns zum Beispiel auch eine große wichtige Aufgabe, das parteiintern auf die Reihe zu kriegen mit der Basisdemokratie und nicht nur nach außen das Parlament zu fordern oder die Gesellschaft zu fordern, sondern natürlich als Partei, die sich diesem Ziel verschrieben hat, hinter dem ich sehr stehe, als Partei auch zu beweisen, dass das funktioniert, indem wir das nämlich selber vormachen. Und insofern ist ein wichtiger Bereich von mir, also mit der BEO, ich weiß nicht, ja, wir haben das beschlossen, ich war damit nicht so glücklich, es ist besser als nichts, aber bisher ist jetzt auch noch nicht so irre viel passiert und ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass wir da nicht in die Pötte kommen. Ich denke aber, wir sollten in jedem Fall irgendein Instrument uns schaffen, ein Werkzeug, in dem wir zum Beispiel die ständige Mitgliederversammlung, Basisdemokratie wirklich leben in der Partei. Das ist eins. Das zweite ist, Familienpolitik ist, und Bildung sind zwei Themen, die ich extrem wichtig finde. Ich arbeite an Schulen. Seit 4,5 Jahren bin ich jetzt, bilde ich Lehrer aus an neuen Medien und auch Schüler. Und ich denke, dass, die verschiedensten Aspekte da, noch völlig unter oder immer mehr untergehen und wir gefordert sind, die Bildungspolitik sehr zu stützen, zu reformieren. Was noch? Ja, unser Programm. Ich stehe hinter unserem Programm. Es gibt keinen Punkt. BGE natürlich, es ist auch noch so ein Thema, aber ich bin keine Spezialistin jetzt im BGE. Dafür haben wir andere gute Leute, aber ich stehe auch für das BGE. Also das sind so die Themen, für die ich mich stark mache. Im Grunde ist es aber das gesamte Programm, weil es keinen Punkt gibt in unserem Programm, mit dem ich Schwierigkeiten hätte. Okay, danke. Gut, dann Nanunana. Irgendwann kann ich's. Hi. Ich möchte dich gerne fragen, es gibt jetzt ja doch recht viele Strukturdiskussionen so über das ganze Bundesgebiet und wie siehst du die Strukturen im Bund und würdest du da Besserungsbedarf sehen und wenn ja, wie? Spielst du jetzt auf den Länderrat an, auf die neue Idee? Oder alte Idee? Beispielsweise, ja. Ja, ich bin da eher skeptisch, weil ich glaube, dass ein Ausbau an Strukturen nicht garantiert, dass wir besser arbeiten, sondern ich finde zum Beispiel sehr wichtig, die Mitglieder, die doch häufig ausgebrannt werden bei uns, so zu reaktivieren, die sich zurückgezogen haben oder die noch da sind, aktiv zu halten und nicht jetzt irgendwie nochmal neue Strukturen aufzubauen, in denen dann wieder Menschen da sein müssen, die wir vielleicht am Ende erstmal nicht haben, weil die meiner Ansicht nach das Angebot an aktiver Mitarbeit doch sehr begrenzt ist im Moment. Wir sind ganz schön ausgepowert, uns liegen wieder Wahlkämpfe voraus, denn die Europawahl wird ja auch für mich sehr wichtige Sache, dass wir ins Europaparlament verstärkt reinziehen. Ich glaube nicht daran, dass wir je mehr Struktur wir haben, desto besser wir arbeiten, sondern ich glaube, dass gute Arbeit auch in den Strukturen, die wir jetzt haben, funktionieren kann. Aber das bedeutet, dass die Menschen motiviert sind, dass sie gehört werden, dass sie weitermachen, und nicht wir uns in Verwaltung und Bürokratie selbst beschäftigen. Und ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Wenn ich darf, würde ich da gerne noch eine Nachfrage stellen. Stattgegeben. Danke. Du hast gesagt, du möchtest gerne verhindern, dass die Leute ausbrennen. Wie möchtest du das denn verhindern? Zum Beispiel denke ich, dass die Kultur, in der wir uns gegenseitig wertschätzen, noch deutlich ausbaubar ist. Viele Menschen brennen, oder so in meinem Umfeld, das, was ich erlebe, sagen wir so, ist, dass Menschen sich engagieren und dann werden sie von, ja, in diesem Shitstorm, in dieser Shitstorm-Kultur so runtergeputzt, dass sie einfach nicht mehr können, dass sie ihre Kräfte, die sie eigentlich in Arbeit stecken könnten und auch sollten, damit es produktiv ist, dann in so Nebenschauplätzen verbrennen und verbraten, in Kleinkriegen vor Ort und in, ja, in einer Umgangsweise, die ich denke, die wir wirklich noch verbessern können und auch sollten. Und auch da das Gleiche gilt, wie ich vorhin gesagt habe, mit der Basisdemokratie. Auch wenn wir eine Gesellschaft wollen und fordern und das unser Ziel ist, die anders ist als die, die jetzt ist, sollten wir das vorleben. Und dann kommen wir nicht darum rum, das anders zu machen. Also uns selber anders zu begegnen, als das in der Hacke-Welt, die wir so da draußen erleben und die wir verändern wollen, nachzumachen. Also da denke ich, die Antidiskriminierungsbeauftragte ist ja schon mal als Idee ein schöner Ansatz. Leider findet sich dafür keiner. Ist auch echt ich glaube, das ist eine ganz extrem wichtige, aber auch schwierige Aufgabe. Welche Diskussionskultur entwickeln wir? Ich glaube, da ist echt noch viel zu machen. Gut, dann Sidekick bitte. Ja, für Diskussionskultur, da bin ich der Experte. drei Fragen, ja, nachdem die Frau Stefan schon vorgelegt hat mit zwei. Zum einen, wir haben es ja erlebt, der Johannes Ponada war politisch auch unterwegs und hat dann seine eigenen Themen zur Parteipolitik erklärt. Blüht uns das beim Thema Feminismus mit dir? Das ist die erste Geschichte. Das zweite ist, Seko hat gesagt, er ordnet Ziele, die er erreichen will, im Bundesvorstand einem Ziel unter, das ist 5% zu erreichen. Siehst du das ähnlich? Also sagst du auch, bewertest du dann auch Aktionen von dir und von anderen nach dem Grad der Nützlichkeit, die 5%-Hürde zu knacken? Und das dritte ist Kerni oder Volli? Die erste Frage verstehe ich deswegen nicht richtig. Was hat Feminismus jetzt mit mir zu tun? Naja, der Ponada hat dann, also am Schluss ging's beim Johannes einfach um seine eigenen Themen und ich sehe dich ja ein bisschen in der Feminismus-Ecke und ich frage mich jetzt, bist du dann weiblicher Ponada für die Partei? Mit entsprechenden negativen Backlash, der dann entsteht durch Kontroversen, die du dann vom Zaun beißt, solche Geschichten. Ja, es ist interessant, dass du mich in der Feminismus-Ecke siehst. Ich sehe mich da nicht. Das habe ich auch gerade, glaube ich, gestern oder vorgestern diskutiert. Ich sehe mich in der Ecke der Gleichwertigkeit von Menschen, in der Gleichberechtigung und unserem Programm entsprechend in der Umsetzung in der Gesellschaft. Also da gehört sicherlich auch sowas wie Gleichberechtigung, den du Feminismus nennst, dazu, aber das ist sicherlich nicht mein Thema. Also im Gegenteil, ich wehre mich immer wieder aus persönlicher Geschichte, wie auch immer, wehre mich dagegen, Feministinnen anzuwerden, weil ich das als eine Ecke empfinde, in die ich nicht reingehören möchte. Was nicht bedeutet, dass ich mich nicht für die Gleichberechtigung von Menschen einsetze, auch Frauen in diesem Fall. Aber das ist nicht mein, ja, ich stehe nicht für Feminismus. Da hast du mich falsch einsortiert. Wahrscheinlich bist du darauf gekommen, weil ich die Piratinnen-Con mit organisiert habe. Aber da haben viele Menschen ja leider auch gar nicht hingehört, nachdem ihr Urteil relativ schnell gefasst war, dass das böser Feminismus ist. Ich bin aus anderer Motivation dazu gekommen und habe mich dafür eingesetzt und für Kultur, Verständnis, gegenseitigen Respekt jeder Gruppe gegenüber setze ich mich schon auch ein. Das beschränkt sich aber nicht auf einen Bereich. Das zweite war, sag noch mal kurz. 5%. Das ist 5%. Ja, wie soll ich das sagen? Ich meine, ich habe jetzt ein halbes Jahr volle Kanne Wahlkampf gemacht und natürlich war mein Ziel 5%. Ich frage mich, wer von uns Wahlkämpfern nicht für 5% wäre, aber wie soll man das garantieren? Das ist doch Quatsch. Also halt. Es geht nicht um das Garantieren. Bitte? Sondern es geht. Ich höre mich selber. Also es geht einfach darum, dass du, wenn du eine Aktion im Bundesvorstand hast, Geld, sei es Geld ausgeben, Personalentscheidung, geht eine Pressemitteilung raus oder nicht, dass du die darunter bewertest, ob die der Partei nützt und ob die Partei wählbarer macht. Also ein bisschen, ja, einfach Wählbarkeit, muss es nicht Populismus sein, aber einfach, ja, Zustimmung in der Bevölkerung abzusahnen, da muss man andere Dinge machen, als zum Beispiel dem Parteiprogramm hinterherzutraben. Das sehe ich auch so, genau. Also das ist überhaupt auch mein wichtiger Punkt, warum ich dann für den Vorsitz kandidiere, weil ich denke, ich kann Repräsentation sehr gut und ich halte es für extrem wichtig, dass wir leider in dieser kopforientierten Welt auch noch Köpfe bieten, die überzeugen können, die auch Sympathien für unsere Ideen generieren können. Und ich sehe Marina als so eine Person. Ich sehe auch Katha als so eine Person. Ich fand auch Bernd in dieser Position, wobei er sich sehr unpolitisch gehalten hat. Und ich denke, wir sollten schon auch mehr unsere politischen Aussagen, Wünsche, Ziele bündeln, kürzer fassen, einfacher, verstehbarer, nicht so intellektuell beladen, wie wir das bisher gemacht haben, was ja alles richtig ist. Also wenn man hinliest, sind es gute Aussagen, aber sie sind einfach zu komplex, oft um schnell verstanden zu werden. Und da ich aus der Öffentlichkeitsarbeit komme, weiß ich zumindest in Teilen, was gut verstanden und leicht verstanden wird oder besser als anderes. Und natürlich ist mein Ziel da Wählbarkeit in jedem Fall. Also ich möchte die Piraten in dem Bundestag haben. Klar, das ist mein Ziel. Und dann der dritte Punkt, Volli oder Kerni, sowohl als auch, ne? Also unsere Kernthemen finde ich extrem wichtig. Also finde ich auch gerade mit Katar in der Öffentlichkeit gut besetzt. Sollten wir weitermachen, unbedingt auch als außerparlamentarische Opposition proaktiv, viel stärker proaktiv noch werden. Aber natürlich, wenn wir als Partei nicht nur eine Ein-Themen-Partei bleiben wollen, und das wollen wir nicht, wir haben ja auch schon starke, gute Themen, ist es auch wichtig, die zu vertreten. Ich denke aber nicht, dass wir jetzt, also ich halte es für innerparteiliche Selbstbeschäftigung, wenn wir jetzt nur noch das Programm ausbauen und das Programm ausbauen und anstatt die Themen, die wir haben, jetzt einfach wirklich voranzubringen. Und zwar unsere relativ begrenzten Kräfte, dadurch, dass wir doch noch eine kleine Partei sind und dass wir wenig Geld haben und dass wir alles ehrenamtlich machen, die Kräfte so bündeln, dass wir die Themen, die wir haben, gerade jetzt auch in der Europapolitik, extrem effektiv nach vorne bringen. Gut, dann Treeman, bitte. Ich habe auch drei Fragen. Und zwar, wie stehst du zu Liquid Feedback und wie stehst du zu dem Konzept der Themenbeauftragten? Und das dritte wäre, wie stehst du zu den Positionen der Zuse-Crew? Liquid Feedback finde ich als Werkzeug, was wir haben, ja, optimierungsfähig. Ich finde es schwer zu überschauen, aber als Idee finde ich es gut. Und ich denke, wir sollten, ich hänge jetzt nicht an dem Werkzeug Liquid Feedback, aber ich hänge in jedem Fall an einem Werkzeug, was die Aufgaben, die wir damit erreichen oder lösen wollten, löst. Indem wir nämlich vor Ort jeder für uns politische Entscheidungen zu Hause mittragen und mitentwickeln können. Und ich finde an Liquid Feedback gut, dass man dort nur konstruktiv arbeiten kann. Dass es also kein Forum ist für destruktive Schläge, sondern dass es darum geht, Ideen da reinzustellen, zusammen, gemeinsam zu optimieren, Anregungen zu bringen und dann aber auch die Freiheit dem Antragsteller zu lassen, zu sagen, ja, danke für die Anregung, ich möchte diese aus dem und dem Grund nicht berücksichtigen, die anderen habe ich eingearbeitet und dann gibt es eben eine Abstimmung. Und vor allen Dingen das Prinzip des Alternativ- oder Gegenantrags, ja, das ist Demokratie, genau so sollte das funktionieren. Ob das Werkzeug am Ende Liquid Feedback ist, weiß ich nicht, will ich mich gar nicht festhalten. Aber wir haben halt nichts anderes im Moment und insofern denke ich, sollten wir, also ich nutze es auf jeden Fall und ich möchte, dass es, ich würde mir wünschen, dass es noch mehr genutzt wird. dass wir das ausbauen, ja. Was war deine zweite Frage? Wie stehst du zu den Themenbeauftragten? Themenbeauftragte. Ja, Themenbeauftragte an sich finde ich ganz gut, ganz sinnvoll. Die Frage nach der Kompetenz, nach dem, was sie nach außen tragen und wie das legitimiert ist, ist eine andere. Ich denke, also ich finde besonders wichtig, dass die Menschen, die nach außen sprechen, wirklich nur unsere Parteibeschlüsse vertreten. Und die Gefahr, die ich sehe, ist, dass je mehr Menschen wir haben, die aus irgendwelchen AGs hervorkommen, dann in dieser AG irgendwelche Beschlüsse gefasst werden, die nach außen vertreten werden, dass es doch vielleicht verwässert. Also ich hätte gerne, und deswegen hätte ich auch wieder gerne sowas wie eine SMV, etwas, wo wir ganz schnell gemeinsam bundesweit alle Vorschläge aus den AGs nochmal kurz abstimmen, zumindest als Positionspapier. Und dann hat man eine Basis, die wir gemeinsam entschieden haben, und dann kann man die nach außen vertreten. Und dann finde ich Themenbeauftragte auch gut, weil klar muss es auch Leute geben, die sich einem Thema besonders widmen, die sich da gut auskennen, die wissen, wen sie ansprechen und wie sie agieren, und die vor allen Dingen auch als Ansprechpartner von außen wahrgenommen werden können. Das finde ich gut. Und das Dritte war? Das Dritte war die Zuse-Crew und ihre Position. Davon distanziere ich mich jetzt hier ohne weitere Erklärung. Ich bin kein Fan, überhaupt kein Fan der Zuse-Crew. Ich finde die die Arbeitsweise und die Art und Weise, wie dort auch zwischenmenschlich agiert wird, unter aller Kanone. Gut, dann dürfte ich mal eine Frage stellen. Du wirst ja als Vorsitzende doch ein bisschen mit den Medien zu tun haben. Wie medienaffin bist du? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht bisher? Ja, ich bin medienaffin. Also ich war ja Vorsitzende in Berlin, habe da einige Auftritte, nicht so besonders viel. In der Talkshow war ich noch nicht. Ich habe aber zusammen mit der Ursula Bupilscher Medientraining gegeben. Bin, was das angeht, sicherlich schon mal ganz gut vorbereitet. Will nicht sagen, dass ich mich noch verbessern kann, und mit der Übung kommt ja auch die Übung. Habe jetzt Anke viel begleitet zu Studioterminen, Tikachu begleitet, Katascha begleitet, bin im Kontakt mit Anita und Vanessa von der Bundespresse. Ja, da sehe ich mich ganz gut vorbereitet. Und ich habe Tikachu als persönliche Assistentin. Gut, dann habe ich noch eine zweite Sache. Das ist keine Frage direkt, das ist sowas, Sätze vervollständigen. Also sprich, ich sag den Satz vor, du vervollständigst ihn. Okay. Und das läuft so. Die aktuelle Situation der Piraten ist? Ganz gut. Wir haben gute Bedingungen, lasst sie uns nutzen. Gut, dann der nächste wäre Treeman. Ich habe meine Fragen gestellt. Nanunana. Ich habe dich als recht aktiv im Wahlkampf erlebt, und ich würde dich von dir gerne wissen wollen, wie du den Wahlkampf erlebt hast und wo du da Verbesserungspotenzial siehst. Den Wahlkampf habe ich als sehr ereignisreich erlebt, als teilweise vielleicht auch Kampf gegen Windmühlen. Was ich finde, oder dass wir viel zu spät aus dem Pushen gekommen sind mit einem Konzept. Also Tikachu und ich haben dann einfach irgendwann angefangen, als kein Konzept da war, und haben gesagt, so, wir steigen jetzt einfach ein in den Wahlkampf, auch proaktiv, haben dann einfach selber Kontakte mit der Presse aufgenommen. Und das wünsche ich mir jetzt zum Beispiel für die Europawahl einfach mal ein bisschen früher. Also es gab Zeitpläne, und die sind dann aber verronnen, und das finde ich einfach schade. Also ich glaube schon, dass auch eine zeitliche Vorbereitung extrem wichtig ist und auch richtungsgebend für das, was dann später wird. Und dann fand ich zum Zweiten unsere Plakate schön. Ich fand es aber in der Summe zu viel und teilweise auch zu viel Text. Ich komme aus der Werbung, mache jetzt seit 20 Jahren Werbung professionell, online und offline. und denke in einigen Motiven, ja, hatte ich halt auch von Anfang an so ein anderes Gefühl. Ich wollte mich aber nicht einmischen, weil ich kann auch nicht auf allen Baustellen mitmachen. Und wenn ich nicht voll da einsteigen kann, dann lasse ich es wieder den Leuten, die das machen. Da kann ich auch die Verantwortung abgeben. Wenn ich jetzt aber für eine neue Kampagne mich einsetzen würde, würde ich das mir wünschen, dass wir uns konzentrieren auf eine Handvoll an Motiven und die dann aber richtig pushen und die auch so kurz und knackig gestalten, dass ja, dass eben auch alle das verstehen. Und klar sind wir, ja, bei uns sind viele gute Gedanken, viel intellektueller Hintergrund. Das ist auch toll, ist gar nichts gegen zu sagen, aber für eine Kampagne vielleicht dann doch ein bisschen überladen. Und da denke ich, dann sollten wir die Inhalte dann lieber woanders positionieren, mich in viel stärkerer, noch proaktiver Pressearbeit. Da könnte ich mir auch Verbesserungen noch vorstellen, Unterstützung für die Leute, die jetzt im Wahlkampf extrem belastet waren, wie Anita auch. Die hat ja nun auch die Vanessa als Unterstützung, ist auch bitter nötig. Und da einfach noch mehr zu pflegen, proaktiv zu pflegen. Das sind so die Punkte, die mir jetzt spontan einfallen. Gut, dann darf ich dich weiter ärgern. Du ärgerst mich gar nicht. Wenn die nächste Wahl in einem der Landesverbände wieder nur 2% bringt, werde ich weitermachen. Gut, dann darf der Cytex. Ah. Ja, weitermachen. Das hört sich nach Stockholm-Syndrom an, aber das trifft auch andere Leute, nicht nur dich. Ich wollte nur reagieren auf deine, dass du gesagt hast, Kerne gleichzeitig. Das geht nicht. Es ist entweder es regnet oder es regnet nicht. Es schließt, als eine schließt das andere aus. Also bin ein bisschen enttäuscht über die Talking Points, die du da antwortest. Aber okay, es ist alles spontan, es ist auch schwierig, gebe ich zu. Dann wollte ich darauf reagieren, dass du gesagt hast, 5%, ja klar, du bist im Bundestag. Und auf der anderen Seite hast du aber gesagt, du stehst voll hinterm Parteiprogramm. Und das eine schließt wieder das andere aus, weil die Wählbarkeit der Partei herzustellen, da muss man auch hinsichtlich des Parteiprogramms meines Erachtens manchmal alle Fünfe gerade sein lassen und einfach einen Punkt sausen lassen, der überhaupt nicht zur Bevölkerungsmeinung passt. Also auch da liegst du, glaube ich, daneben. Und wo du noch, glaube ich, daneben liegst, ist bei dem Thema Folly. Und zwar, du sagst, du möchtest die Leute, die jetzt ein bisschen zurückgefallen sind, sich zurückgenommen haben, möchtest du wieder aktivieren. Ich glaube, dass die Parteistruktur weiterhin als Folly-Partei zu bewerben und zu betreiben, das wird weiterhin Leute deaktivieren und demotivieren und nicht aktivieren. Der Weg ist eigentlich in Richtung Kernthemen zurück. Aber das ist nur meine Einschätzung auf deine Antworten. Gut, ich habe deine Meinung gehört. Ich sehe das anders. Es war ja jetzt keine Frage. Insofern kann ich jetzt auch keine Antwort geben. Super. Gut, dann Nanunana. Ja, ich habe mal wieder zwei Fragen. Die erste Frage wäre, hast du ein Team, das dich unterstützen würde? Und die andere Frage ist, du hattest vorhin gesagt, dass du jetzt nicht unbedingt so ein Fan davon bist, neue Strukturen aufzubauen. Ich habe im Wahlkampf recht viel erlebt, dass jeder Landesverband relativ viel für sich gearbeitet hat, teilweise auch doppelt gearbeitet wurde. Wie würdest du das denn ohne neue Strukturen aufzubauen verhindern wollen? Doppelarbeit kann man einfach durch Netzwerk, also wir haben Strukturen, wenn wir die nutzen und uns wirklich auch zusammensprechen, dann ist es eben nicht nötig, alles neu zu erfinden. Und bevor ein Landesverband anfängt, etwas zu tun, dann erstmal zu gucken, was haben die anderen gemacht. Also da als Struktur, als Verband, wie jetzt zum Beispiel den Länderrat, das halte ich nicht für nötig. Aber was man machen kann, und das haben wir in Berlin zum Beispiel mal überlegt, ein Portal aufzubauen, in dem eben die Informationen, über die wir verfügen, wir haben ganz viel Wissen, das so gebündelt und auch übersichtlich einzubringen, dass es ein bisschen besser zu finden ist als im Wiki. Und mit ein bisschen besser, sage ich, kommen wir schon ganz weit, weil das Wiki finde ich zwar gut, da ist alles drin, aber man findet doch irgendwie nichts, weil keine Systematik dahinter steht. Also das heißt, die Inhalte, die wir haben, und davon gibt es jede Menge qualifizierte Inhalte, so zu bündeln und übersichtlich zu machen, dass wir sie einfach finden. Und dann natürlich auch den Austausch zwischen den Landesverbänden. Also nicht zu sagen, ja, wir sind jetzt hier der Landesverband so und so, bei uns ist das so, wir brauchen gar nicht hinzuhören, was die anderen gemacht haben, weil wir wissen das besser. Das halte ich für eine Haltung, die auch in der Wirtschaft nicht funktioniert. Also es funktioniert immer am besten dann, wenn man getane Arbeit nutzt und zumindest sich anhört, was die anderen gemacht haben, vielleicht auch nochmal Nachbereitungen, was kann man besser machen und das dann weiterentwickelt. Jetzt habe ich den ersten Teil, was hattest du nochmal gesagt? Vergessen. Ob du ein Team hast, das dich unterstützt? Ja, ich habe erstmal die Tikachu, die mich persönlich unterstützt. Und ich weiß, dass ich ganz viele Leute habe, wenn ich dann wirklich mir das Team zusammensuchen will, dass ich Leute habe, die das gerne tun und auch qualifiziert und auch mit Spaß. Das ist überhaupt, denke ich, die Voraussetzung, dass Menschen sich so einbringen, wie sie, ja, was ihnen entspricht, was womit sie sich gut auskennen und woran sie Spaß haben und das Ganze. Also Teamführung ist, mache ich gerne, mache ich gut und da bin ich ganz sicher, dass ich ein gutes Team zusammenkriege. Gut, dann darf ich mal wieder. Du warst ja im Landesvorstand in Berlin, aber nur kurze Zeit. Was waren die Gründe dafür? Ja, das waren insgesamt 7 Monate von eigentlich 12 Gewählten. Gewählt wurde ich als stellvertretende Vorsitzende und nach 3 Monaten ist unser Vorsitzender zurückgetreten und daraufhin haben wir dann eine Liquid Feedback Abstimmung gemacht, Mitgliederentscheidung und haben entschieden, dass wir schnellstmöglich, also jetzt nicht sofort übers Knie gebrochen, dann aber doch einen neuen Vorstand wählen. Und das haben wir dann gemacht im September. Gut, Seitix dann bitte. Ich habe mich vorgemogelt. Der Driemann ist dran. Jo, also wie stehst du zur Koordinatorenkonferenz und zum Status der AGs? Sollten die bei dir satzungstechnisch verankert werden oder wie siehst du das? Also AGs finde ich als Arbeitsgrundlage extrem wichtig. Ja, dass die Menschen, die sich in bestimmten Themen gut auskennen, dort zusammenarbeiten und vor allen Dingen ja sozusagen Vorlagen entwickeln, über die wir als Mitglieder dann uns informieren und abstimmen können. Dann der Team, bitte. Ja, aber sollten die vielleicht nicht auch satzungstechnisch Rechte bekommen, die AGs? Und wie stehst du zur Koordinatorenkonferenz? Ja, ich weiß, dass es da immer so einen Misstrauensvorschuss gibt. Ich denke, dass es schon wichtig ist, satzungstechnisch. Ja, das heißt aber dann auch, dass die Arbeitsergebnisse aus den AGs satzungstechnisch abgestimmt werden. Ja, also weil wir bis jetzt Beschlüsse auf dem Bundesparteitag fassen. Und das gilt auch für AGs. Das gilt für alle Gruppen, für alle Personen oder Gruppen, wie auch immer, die Anträge entwickeln und die uns repräsentieren. Und das gilt auch für die AGs. Also ich sehe AGs nicht als eigenständige, als eigenständige Gruppen, die aus denen irgendwas hervorgeht, die dann in den AGs beschlossen werden, sondern immer als Zuarbeit zur Abstimmung von uns Mitgliedern. Okay, danke. Dann bitte der Cytex. Ja, danke. Mir fällt schon wieder auf, es ist alles sehr nach innen gewandt. Du wirst doch Vorsitzende werden, oder? Ist das deine Frage? Ja, also du willst Vorsitzende der Piratenpartei Deutschland werden, richtig? Das ist eine Suggestivfrage. Soll ich die jetzt beantworten? Wozu sind wir jetzt hier? Ich bin Kandidatin und ich glaube, die Antwort liegt damit auf der Hand. Okay. Dann stelle ich dir die Frage, handwerklich, nochmal von vorne. Die Situation war vor der Bundestagswahl so, dass sehr viele Leute sehr, sehr akzentuiert sich über gewisse Problemfelder in der Politik geäußert haben. Also die größten Probleme, die Deutschen gesehen haben vor der Bundestagswahl, da gab es drei Themen, die den Leuten besonders auf den Nägeln gebrannt haben. Jetzt frage ich dich, welche drei Bereiche waren das? Nee, sorry, das ist jetzt eine Frage, die ist das jetzt hier ein Rätselquiz? Sag's mir Nee, und aber ich äußere mich dazu, wenn das deine du Frage als ist, aber. Vorsitzende der Piratenpartei, als Kandidatin nicht einfach sagen, ich weiß nicht, was die Deutschen da draußen mehrheitlich vor der Bundestagswahl umgetrieben hat. Auf welche Studie beziehst du dich denn? Ach, nimm einfach Forsa, ist egal. Das war bei allen, ich habe ein paar Mnet, es war überall. Überall war ein Thema zum Beispiel, es war das allerwichtigste Thema überhaupt, was jeder gesagt hat. Stabilität? Nee. Oder was meinst du? Nee, das eher wichtigste war die Eurokrise und die Staatsverschuldung. Ja, genau. Das ist aber Stabilität, also finanzielle Stabilität. Ja, sicher. Deswegen habe ich doch vorhin auch gesagt, dass ich die Europapolitik für immens wichtig halte und dass deswegen auch unser Engagement jetzt für den Europawahlkampf sehe ich sehr gefordert, weil ich glaube, dass wir für die Europapolitik extrem viel anzubieten haben und uns da auch einbringen können sollten. Und was waren die anderen zwei? Sozialpolitik natürlich. Weiß ich jetzt nicht. Arbeitslosigkeit und Armut. Ja, Sozialpolitik. Bin ich noch da? Ja. Ja, Rechner hing. Gut, der nächste wäre der Stefan, bitte. Ja, hallo. Mit welchen, über welche Kanäle oder über welche, wie würdest du das denn machen, wenn du dich als erstes entsinnen, wo du dich da schlau machen kannst? Ja, ich würde meine Assistentin Tikacho Otto, Cornelia Otto fragen, die die SG Recherche gegründet hat und dann auch wieder reaktiviert. Und die weiß genau, wo sie alle Informationen dazu findet. Okay, danke. Abgesehen davon ist sie in dem Bereich spezialisiert. Dann der Klaus, bitte. Ja, schönen guten Abend. Ich hätte in eine andere Richtung eine Frage. Ich hoffe, es wurde noch nicht gefragt, weil ich etwas später gekommen bin. Aber erste Frage ist im Grunde genommen, und die andere schließe sich an, wie stehst du zu deiner Themenbeauftragter? Hatten wir schon. Ja gut, dann muss ich mir das hinterher anhören. Zweite Frage, wie stehst du zu dem Thema finanzieller Ausgleich für manche Bundesvorstände? Ha, das ist eine gute Frage. Ja, da habe ich auch vor einigen Tagen eine Lösung finden sollten. Ich sehe das nicht als Job, der groß bezahlt wird. Da bin ich vielleicht anderer Meinung als andere, aber ich halte eine Lösung zur Mindestgrundabsicherung für sinnvoll. Also, dass jemand, der diesen Job macht, zumindest seine Grundlebensbedürfnisse decken kann, wie Miete und Lebenshaltungskosten, sagen wir mal in einer Höhe, ich sage jetzt mal eine Höhe 1000, 1500 Euro, wie auch immer. Aufwandsentstehungen natürlich, es gab mal eine Liquid Feedback Initiative, die hatte ich dann auch rausgekramt im Rahmen dieser Twitter-Diskussion auf einen Lohn von 3.500 Euro. Das finde ich auch schon wieder zu viel. Ich Menschen, die etwas tun, einfach aus ihrer eigenen Überzeugung, das auch am besten machen und am besten können. Sobald das Ganze eine Wirtschaftlichkeit bekommt, finde ich das schon schwierig. Nur die solche Aufgaben wie Vorstandsarbeit, also repräsentative Tätigkeiten, die noch zu ernähren, ist echt ein Spagat. Und dann kann man wirklich auch in gewisser Form von Zeit- oder Geldelite sprechen. Denn dann kann das wirklich nicht jeder machen. Und ich hatte das vorhin ja auch schon gesagt, es ist für mich einer der Punkte, der am schwierigsten ist, weil ich weiß, wenn ich das jetzt hier mache, werde ich vermutlich nicht wirklich viel verdienen können. Denn die meiste Zeit, wenn ich was mache, mache ich es mit vollem Herzen und auch mit vollem Einsatz, werde ich in die Parteiarbeit weiterhin setzen, so wie es bisher auch war. Und es geht einfach zu Lasten meines Einkommens, weil ich freiberuflich tätig bin. Und das heißt, wenn ich was mache, verdiene ich was. Und wenn ich nichts mache, verdiene ich eben nichts. Und insofern stellt sich für mich schon die Frage. Aber eben in einem relativ geringen Rahmen. Also jetzt nicht irgendwie ein hochdotierter Vorstandsposten, davon halte ich nichts. Ich muss jetzt sagen, der nächste bitte, weil der Firefox bei mir gerade abgestürzt ist. glaube, das bin ich, wenn ich den letzten Stand noch richtig im Kopf habe. Ja. Denke ich im Moment relativ mäßig für unsere Ansichten. Wie glaubst du, dass wir das ändern können und siehst du Optimierungsbedarf in unserer Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit? Ja, das hatte ich in der einen Frage auch schon so ein bisschen angerissen oder beantwortet. Ich denke, es ist wichtig, mit knackigeren Kernthesen nach außen zu gehen. Also kürzere Botschaften, die das vermitteln, was wir wollen. Themen herauszusuchen, die uns besonders repräsentieren. Und Pressearbeit, ja, da bin ich der Ansicht, dass proaktive Arbeit noch auszubauen sein kann, also dass das hilfreich ist. Da würde ich auf jeden Fall gerne mich engagieren oder Unterstützung bieten. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil es eben doch nicht so, also am Anfang haben wir das so erlebt, wir waren so die Neuen und alle kamen an und wir konnten uns vor Anfragen gar nicht retten. Das ist aber nicht ein Normalzustand und auch kein Dauerzustand. Ebenso wie diese 13%, auf die sie uns hochgejubelt hatten, die waren ja virtuell, also die entstanden aus so einem Hype, der dann aber, das wussten wir ja alle, irgendwann Säulen von Kommunikation in die Bevölkerung. Und insofern ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Kontinuierliche Arbeit vor allen Dingen. Das heißt, nicht nur reaktiv auf Themen, sondern proaktiv und eben auch dauerhaft Kontakte mit den Redaktionen und ja, dass da sich auch Vertrauensverhältnisse aufbauen, wie das eben so ist. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber Lobby an sich ist nichts Schlechtes. Wenn wir unsere eigene Lobby sind, die uns gut vertreten, dann sollte uns das helfen. Zossi, kannst du mal bitte übernehmen? Ich habe hier ein bisschen PC-Probleme gerade. Eine Frage aus dem Publikum. Wie stehst du zur vorgeschlagenen Beitragserhöhung von derzeit 48 Euro auf 96 Euro im Jahr? Auf wie viel? Vorschlag von Bernd. Wie viel Euro? 96 Euro. Ach, 96. Naja, ich würde sagen... es laufen doch schon im Liquid Feedback Anfragen dazu. Ich glaube, dazu habe ich auch schon unterstützt. Ich habe geringe Erhöhungen noch zur Abstimmung unterstützt. Ich werde aber wenn ich dann die Entscheidung treffe, werde ich bei gleichbleibenden Beiträgen bleiben. Okay, danke. An dieses kommt Zeitex ran zum Thema Vorratsdatenspeicher. Ja, richtig. Es laufen momentan Koalitionsverhandlungen und die Schweine, ich sage bewusst, die Schweine werden wahrscheinlich die Vorratsdatenspeicherung versuchen wieder einzuführen. Ganz konkret, du wirst Vorsitzende. Ja, da sind wir als außerparlamentarische Opposition extrem gefragt und natürlich brauchst du das nicht nur anzunehmen, sondern natürlich sind wir gegen Vorratsdatenspeicherung. Ich meine, wir engagieren uns seit Jahren dagegen. Also und es ist für mich jetzt auch gar nicht so überraschend, dass das kommt, weil die CDU das sowieso will und die SPD ja auch schon in ihrem Wahlprogramm das angedeutet hat. Also das wussten wir doch alle vorher, warum, ja, sind ja nicht umsonst so entsetzt über das Wahlergebnis und über die Große Koalition. Ja, also informieren, weiterarbeiten, beharrlich bleiben. Ja, steht da Tropfen, hüllt den Stein und vielleicht wacht die Bevölkerung doch irgendwann stärker auf, als sie das jetzt in ihrem Schläfchen tut. Und dann werden wir eine hoffentlich andere Wahlentscheidung bei der nächsten Bundestagswahl entgegennehmen können. Also du tust nichts. Bitte? Außerparlamentarische Opposition heißt Arbeit außerhalb des Parlaments. Natürlich tue ich was. Ich habe das doch gerade alles beschrieben. Habe ich mich falsch ausgedrückt? Also im Publikum ist das falsch rübergekommen, dass ich nichts tue? Muss ich das nochmal erklären oder hat nur der Seitix das gerade nicht verstanden? Nee, ich habe dich, glaube ich, sehr gut verstanden. Aber es ist einfach... Das ist eine Nullaussage. Das ist genauso gut, könnte ich jetzt kandidieren als Vorsitzender das ist mir zu wenig Substanz dahinter. Ja, also zu wenig Biss. Eine Aktion wie, klar, ich wohne in Berlin, ich scheiß der Kanzlerin jeden Tag vor das Kanzleramt, ja, für diese Frechheit von Vorratsdatenspeicherung. Also nochmal ins Kleingemachte. Außerparlamentarische Arbeit heißt, ganz stark Pressearbeit, ganz stark proaktive Aktionen, Events planen, vielleicht auch Demonstrationen, so wie wir nach draußen gehen, stärker nach draußen gehen. Das heißt, die Öffentlichkeit aufklären und immer wieder aufklären. Ja, wenn du jetzt einen Maßnahmenplan haben willst, den habe ich jetzt hier nicht vorliegen, aber ich traue mir zu, innerhalb von 24 Stunden einen Maßnahmenplan aufzureißen. Das, ja, natürlich mit anderen Leuten zusammen. Es gibt so viele gute Ideen. Wir haben so viele gute Leute, die schon mit Ideen am Start sind. Die müssen wir nur einfach umsetzen. Ich habe das Wort Fraktionen gern gehört, von dir habe ich leider nicht vernommen. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.